Am 26. September 1970 fuhren Gianni Arrigo, Angelo Casile, Franco Scordo, alle aus Reggio Calabria, mit Luigi Lo Celso aus Cosenza und der aus Hamburg stammende Annalisa Bocht mit ihrem Mini von Reggio Richtung Rom. Dort wollten sie der FAI, der Federazione Anarchica Italiano, Dokumente und Bilder übergeben, die im Zusammenhang mit dem Blutbad von Gioia Tauro vom 22. Juli desselben Jahres standen. 60 Kilometer von Rom in der Nähe von Ferentino wurde ihr Auto von einem LKW gerammt. Drei der jungen Anarchisten starben sofort, die beiden anderen wenig später im Krankenhaus. Strage di Gioia Tauro. Am 22. Juli 1970 entgleiste am Bahnhof von Gioia Tauro in der Provinz Reggio Calabria der Fernzug Treno del Sole von Palermo nach Turin. Schnell, verdächtig schnell, meldete die Polizei dies als Unfall. Sentito un boato, sono uscito fuori, ho visto un polverone che si alzava da parte degli scambi. Plötzlich spürte ich einen Ruck durch die Maschine, informierte die Zugführer, der sofort den Bremsmechanismus in Gang setzte und dadurch die Geschwindigkeit der ersten fünf Wagen reduzierte. Die sechste jedoch ging von den Schienen ab und riss all die anderen hinter ihm mit. Sechs Menschen werden totgeborgen, 66 verletzt, davon 12 schwer. Verantwortlich gemacht werden vier Eisenbahner. Die gelösten oder gelockerten Bolzen, die nachher gefunden wurden, als Materialfehler registriert. Jedoch unmittelbar nach dem Unglück erklärte der Bahnhofsvorsteher Teodoro Massu: Wir hörten einen ungeheuren Knall und sahen eine Rauchsäule, als der Zug entgleiste. Ein totales Chaos, nur Rauch und Blut. Von vielen wurde die Entgleisung des Zuges in einem Zusammenhang zum Fatti di Reggio, einem Aufstand in der Stadt Reggio Calabria, gesehen. Fatti di Reggio. Sollte das kleinere Catanzaro, in der Mitte Kalabriens gelegen, zu seiner Hauptstadt werden. Das südlicher gelegene Reggio mit seinen 180.000 Menschen, bis da Hauptstadt der Provinz Kalabrien, ging leer aus. Reggio de Calabria ist arm, kaum Industrie und über ein Drittel der Menschen lebte in Baracken. Nur wenn Reggio Hauptstadt sei, sei wirtschaftlicher Aufschwung zu erwarten. Anfangs eine rein demagogische Agitation für jahrtausendalte Rechte, die die sozialen und ökonomischen Bedingungen völlig außer Acht ließ, entwickelte sich der Protest in den nächsten Julitagen mehr und mehr zu einem Aufstand, der vor allem soziale und wirtschaftliche Inhalte zum Ausdruck brachte. Ein Aufstand aus dem Elend und der Verzweiflung. La Julius im Aufstand ein Misstrauensbeweis des Volkes gegenüber all seinen Vertretern. Ein grandioser Akt der direkten Demokratie und der Partizipation, in dem sich die Gesellschaft bewusst wurde, selbst Träger der Macht zu sein. Es sind auch die Tage der Angriffe auf die Parteibüros. Faschistische Zeitungen werden öffentlich verbrannt, die kommunistische Unität zerrissen. Am 15. Juli schlägt die Polizei zurück. Die Demonstranten werden in Privatwohnungen, in Bars und in Kirchen verfolgt. Tränengasbomben durch Fenster in Wohnungen geworfen. In Tötungsabsicht auf alle eingeprügelt. Panzereinheiten aus Catanzaro, Bari, ja sogar aus Rom werden in Gang gesetzt. Am Abend gibt's dann den ersten Toten. Im Laufe des Tages hatte sich der Aufstand organisiert. Kleine autonome Gruppen griffen nun die Polizei mit Holzstangen und Brandflächen an. Diese reagierte ohne Kontrolle. Labaté, ein linker Gewerkschaftler, bleibt auf der Strecke totgeprügelt von einer wie im Rausch agierenden Polizeieinheit. Nicht ein Wort nachher dazu von der Gewerkschaft selbst. Am 20. Juli langsam flauen die größeren Aufstände ab. Die radikale Linke durch Repression und Propaganda von der Mehrheit der Demonstranten getrennt, kommt der Tag der Faschisten. In einem Agitationskomitee, bestehend aus Großgrundbesitzern, Kirchenleuten und Faschisten, beginnt eine neue Phase der Revolte. Ein höchst effektiv getragener Aufstand, geschickt koordiniert. Zusammenstöße mit Polizei und linken Demonstranten werden vermieden. Stattdessen wird die Stadt völlig von der Umwelt abgeschnitten. Autobahnen werden besetzt, der Hafen lahmgelegt, die Telefonverbindungen unterbrochen, der Flughafen blockiert. Die Zusammenarbeit der faschistischen Organisationen und ihrer SS-ähnlichen Stoßtrupps mit der lokalen Mafia zeigt nun ihre Stärke. Gegen eine angeblich linke Regierung, gegen die Clownerien einer parlamentarischen Demokratie. Cinque anarchici del sud. Die libertäre Bewegung von Reggio ist an den ersten Aufständen beteiligt. Das Hauptstadtproblem interessiert sie natürlich nicht. Für sie sind es die Arbeitslosigkeit, Armut, die Korruption der herrschenden Klasse und die lokale Mafia. Und es gelingt ihnen, diese Probleme zum Hauptthema der ersten Tage zu machen. Wir sind bestrebt, unseren eigenen Weg zu finden im Dialog mit der Bevölkerung und mit ihnen konkreten Forderungen Gehör zu verschaffen. Selber aus den Baracken des Slums, dort in einem selbstverwalteten soziokulturellen Zentrum, wollen sie Einrichtungen für die jugendlichen Einwanderer, den Rückzug der Polizei aus ihren Vierteln, Auflösung repressiver Einrichtungen. Und sie beobachten, dokumentieren, registrieren die Veränderung der Aufstände, bemerken eine stärker werdende Aktivität der MSI, der Movimiento Sociale Italiano, einer neofaschistischen Organisation, die unter dem Slogan Boia chi molla nun aktiv in die Geschehnisse von Reggio eingriff. Und sie waren die Ersten, die eine Verbindung der Neofaschisten zu dem Zugunglück am 22. Juli entdeckten, 6 Monate nach dem Bombenanschlag auf der Piazza Fontana in Mailand. State fermi! Dai, state calmi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio mobile passa a portare il tuo nome. Am 23. September 1970 machten sich 5 von ihnen dann auf den Weg nach Rom. Der US-Präsident Nixon kam nach Italien, eine große Demonstration gegen seinen Besuch geplant. Andere werden später sagen, es wäre ein schöner Tag gewesen, sonnig, klarer Himmel und gute Luft. Doch für die fünf sollte es eigentlich mehr sein. Im Auto von Gianni und Annalisa hatten sie ein Dokument über 100 Seiten, Namen, Organisationen, Querverweise über Verbindungen der italienischen Faschisten mit den griechischen Obristen, Seiten über einen geplanten Staatsstreich und Beweise für das Attentat auf den Zug im Bahnhof von Gioia Tauro. Wie gesagt, das Wetter war sonnig, die Straße nach Rom in der Höhe von Ferentino gerade und gut gepflastert, kaum Verkehr. Bis auf einen Lieferwagen, vollgeladen mit Tomaten, der plötzlich von hinten auf dem Mini auffährt und von der Straße drängt, kurz stehen bleibt und dann verschwindet. Für die Verkehrspolizei war die Sache klar. Der Fahrer muss eingeschlafen sein oder war unaufmerksam. Man weiß ja, wie die jungen Leute so sind. Trinken, unterhalten sich. Da kann sowas schon mal passieren. Angelo, Luigi und Franco waren sofort tot. Sie hatten hinten gesessen. Gianni und Annalisa sterben Stunden später im Krankenhaus, ohne aus dem Koma zu erwachen. Die mitgeführten Dokumente blieben verschwunden, trotz mehrmaligen Nachfragen und Nachforschen von Freunden und Eltern. Immerhin konnten die LKW-Insassen ermittelt werden. Beide waren Angestellte des Prinzen Junio Valerio Borghese, Marineoffizier und Politiker, Mitglied der MSI. Dann 68, Gründung einer eigenen Partei, die Fronte Nazionale. In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 1970 sollte mit Angehörigen der Partei und Offizieren der Armee ein Staatsstreich versucht werden. Eingeweiht die Geheimdienste, die kalabrische Mafia und wohl auch einige führende Politiker. Als Auftakt dienten die erneut entfachten, nun von den Faschisten gesteuerten Aufstände in Reggio und die Entgleisung des Zuges. Dies alles hatten die fünf Anarchisten aus Reggio Calabria recherchiert. Und für diese Recherchen mussten sie sterben. 1993 bezeichneten zwei Aussteiger der Naranghela, der kalabrischen Mafia, den Unfall als einen von der italienischen Rechten begangenen Mordanschlag. 2005 veröffentlichte Fabio Cozzola dann die Dokumentation Die fünf Anarchisten aus dem Süden.